Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. In der heutigen Folge bespricht Yves mit der uns bekannten Katharina Mitzé den Kultfilm Big Trouble in Little China aus dem Jahre 1986 vom Meisterregisseur John Carpenter. Kurt Russell als sogenannter Held in einem Actionabenteuer der besonderen Art. Schnallt euch an, die Fahrt geht los. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert. Selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves und ich bin heute euer Gastgeber. Zu Gast haben wir Katharina Mitzé. Hallo. Hallo, sanfte Grüße, Yves. Sanfte Grüße zurück, Katharina. Wir schmeißen heute den Laden hier und du hast einen wunderbaren Film mitgebracht. Mhm. Ich hatte mir überlegt, welches Jahrzehnt mag ich wirklich sehr? Und da kam mir eigentlich die 80er im Sinn, weil da kommen so viele von den Kultfilmen her, die ich auch absolut wirklich liebe. Und habe mich dann für einen kleinen Film entschieden, der nicht so richtig die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient hat. Vor allen Dingen auch nicht, als er veröffentlicht wurde, aber ist mittlerweile ein kleiner Klassiker, nachdem er auf Video veröffentlicht wurde damals. Und eigentlich auch wirklich ein Geheimtipp unter Fans. Und daher dachte ich, bringen wir den vielleicht heute noch ein paar anderen Leuten näher, die den noch nicht so kennen. Ja, genau. Auch einer meiner Highlights tatsächlich. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du den vorgeschlagen hast. Das freut mich. Den haben wir damals, glaube ich, auch schon mal in einer Mitarbeitervorstellung gezeigt. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Recht im Sinne. Ja, genau. Die Rede ist von Big Trouble in Little China von 1986. Mhm. Regisseur ist John Carpenter gewesen. Ja, der ist ja eigentlich mehr für seine Horrorfilme bekannt als für Actionkomödien. Das stimmt, ja. Genau, da hat einiges rausgehauen in den 80ern. Ja, Halloween. Angefangen natürlich mit Halloween, genau. Mhm. Ja, dann hat er, glaube ich, ein ganzes Genre geprägt. Definitiv. Auch einer der besten Science-Fiction-Horrorfilme, die auch der zwar ein Remake erhalten hat, aber das hat nie den Standard vom Original erreicht. Das Ding aus einer anderen Welt oder The Thing im Englischen. Der soll sehr schlecht sein, das Remake. Ja, das Remake ist... Hast du den gesehen? Nee, ich habe mich geweigert. Also wenn das Original so gut ist, dann muss ich mir nicht unbedingt ein Remake angucken. Vor allen Dingen, wenn man dann auch die Kritiken dazu liest wo das dann sozusagen... Sind schon eher unterirdisch. Ja, die Meinung wird ja... Nee, da geht's dir wie mir. Ich weigere mich da auch. Ich habe den damals... mal nachts im Fernsehen gesehen, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war. Da hat meine Schwester noch bei mir gewohnt. Mhm. Wir waren halt nachts noch wach und haben durchgezappt und genau den Anfang erwischt tatsächlich. Ich glaube, RTL 2 war das oder so. Genau als der Film losging, hingezappt. Und dann dachte ich mir, okay, ja, kennen wir noch nicht, gucken wir mal an. Genau, probieren wir mal. Berühmteste Szene natürlich, wo der in den Brustkorb, ich bin so erschrocken. Oh ja, das Wahnsinn. Ist, und vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, für in welcher Zeit er rausgekommen ist und auch gemacht wurde, wie weit die damit und wie genial die Effekte für die Zeit waren. Das ist richtig, also, ja. Das ist schon Hammer. Es ist wirklich, und das ist auch etwas, wofür John Carpenter ja auch bekannt ist, auch in anderen Filmen, also das, was er mit Maske und Effekt und Puppen und Ähnlichem am Ende zaubert und das wirkt wirklich einfach genial in den Filmen. Ja. Also auch in Big Trouble in Little China, da hast du ja auch so ein paar Dinge dabei, die, wo man dann erstmal denkt, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ja, ist schon sehr, sehr kreativ, das stimmt. Auch mit den Effekten, ich fand die ganz immer noch ganz gut ansehbar auch mit diesen Blitzen da etc. Definitiv, also das ist es ist zwar jetzt nicht das gleiche wie die Effekte, die heute mit CGI am Computer entstehen. Keine Frage, aber man guckt sich, wie ist der mit dem Doctor Strange oder so, da war noch Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Ich kenne bloß irgendein Meme von dem Marvel-Film, der letztes Jahr rauskam, wo irgend so ein Gesicht eingeblendet wird, was aussieht, als hätte es ein Kind reingefotoshoppt. Du weißt wahrscheinlich jetzt auch nicht gleich. Nee, da gab es so viel, was letztes Jahr von Marvel rauskam. Da verliert man den Überblick. Also so ein gruseliges Kindergesicht, das dann so mit leuchtenden Augen guckt, so mitten im Bild. Ach, okay. Ich kenne leider nur das. Nee, ja. Ja, ist egal. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Schande über mich. Nee. Ja, nicht so schlimm. Aber wirklich, die Effekte können für heute immer noch mithalten. Also die kann man sich immer noch sehr, sehr gut ansehen. Auch auf der großen Leinwand, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also wir hatten ja gesehen, du warst ja dabei bei der Mitarbeiterveranstaltung im Kino. Und hat auf jeden Fall gut Spaß gemacht. Sehr unterhaltsam. Kannst du dich erinnern, wie du den das erste Mal gesehen hast? Oder die ersten Male? Ich habe auf alle Fälle das erste mit meinem Vater zusammen gesehen, weil der hat mich an solche Filme eigentlich herangeführt. Ihm habe ich das zu verdanken, dass ich eigentlich auch so viele Filme aus der Zeit kenne und auch lieben gelernt habe. Bringt mir immer noch so kleine Klassiker, auch vor allen Dingen alte Science-Fiction-Filme, die ich noch nicht kenne, die mich absolut begeistern, immer wieder. Weil es sowas heute einfach nicht mehr gibt, auch von den Storys her. Deswegen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich damals, glaube ich, an einigen Stellen schon sehr erschreckt. Da war ich nämlich etwas jünger. Ich glaube, für die FSK, der hat ja einen FSK 16. Ich glaube, den habe ich etwas früher als 16 geguckt, damals. Aber zu Hause. Ist der ab 16? Ja? Ja, der ist tatsächlich ab 16. Ich glaube, für die damalige Zeit war es ein FSK 16, aber ich glaube, wenn er heute tatsächlich nochmal der FSK unterlegen würde, würde er wahrscheinlich eher eine 12 kriegen. Wahrscheinlich eher. Ja. Also paar brutale Sachen waren dabei, als sie sich geprügelt haben beispielsweise und da irgendwelche Arme plötzlich komisch wegstanden oder sowas. Eben, aber so brutal waren sie am Ende auch nicht und man hätte das wahrscheinlich dann noch rausschneiden können, wenn es jetzt nur an der einen Szene gelegen hat, weil es war ja nicht essentiell. Ja, ich glaube eher in der heutigen Zeit wäre FSK 12 als FSK 16. Magst du kurz den Plot zusammenfassen oder soll ich das mal? Eigentlich kann ich das gerne. Ich weiß nur nicht, wie weit ich gehen soll, ohne dass ich die Leute jetzt spoilere. Zu sehr. Ja, keine Ahnung. Ja. Fang einfach mal an. Okay. Unterbrech dich, fass es zu. Okay. Passwort. Das ist ein Deal. Also im Endeffekt geht es eigentlich um einen Truckerfahrer namens Jack Burton, der eine Lieferung in Chinatown in San Francisco, mal nicht die typische Stadt, sage ich jetzt mal, abliefert. Ja. Und mit ein paar Freunden bzw. Bekannten geht er erstmal ein bisschen Blackjack oder irgendein asiatisches Spiel, was sie da spielen und wo sie wetten. Und am Ende, weil er dem einen der Freund schuldet ihm dann am Ende Geld und er wird dann von ihm mitgenommen zum Flughafen, weil er will natürlich sein Geld haben, wo der Freund das sind so viele Namen gewesen. Sein Freund Wang Chi nimmt ihn dann mit zum Flughafen, wo er seine Verlobte abholen will, die dort aber dann entführt wird und dann verfolgen sie natürlich die Entführer und es kommt dann mehr oder weniger zu mehreren Showdowns, wo sie versuchen, die Verlobte zu befreien und zu mehreren Kämpfen. Das ist sozusagen ein Kampf nach dem anderen an einer verschiedenen Stelle, weil es geht von einer Action-Szene zur nächsten. Da gibt es keine großartigen Zwischenpunkte in der Story. Würde ich jetzt mal sagen. Ziemlich dynamisch. Was aber dem Film sehr gut tut. Also es passt zum Film tatsächlich, dass er so dynamisch ist. Ja, und der große Bösewicht, gegen sie dann eigentlich kämpfen, ist dann wie heißt er nochmal? Das war Lupin. Lupin, genau. David Lupin, der die Verlobte entführt hat, beziehungsweise bei sich jetzt gefangen hält. Und mit ihr dann eigentlich auch ein Ritual durchführen will, weil eigentlich ist er nämlich ein Geist bzw. verwunschen und will natürlich den Fluch von sich nehmen. Und weil die Verlobte grüne Augen hat und ein Mädchen mit grünen Augen seinen Fluch von ihm nehmen kann, hat er sie auserwählt, für sein Ritual und ja. Ja, also er muss irgendeine böse, dämonische chinesische Gottheit da besänftigen. Genau. Um wieder seine körperliche Form annehmen zu können und dann natürlich im weiteren Sinne die Welt regieren zu können. Eben, das ist so sein oberstes Ziel, glaube ich. Kann er so halt nicht als sogenannter Geist, nee. Der da ist. Und er hat ja ab und zu eine menschliche Form, aber die ist ja wirklich, ich glaube, äußerlich würde ich sagen 200 Jahre alt. Ja, wahrscheinlich mindestens. Ziemlich ein bisschen rosinenartig. Ja. Ein bisschen verschrumpelt und sehr gebrechlich im Rollstuhl. Hat mich. Kann er da wenig ausrichten. Hat mich an die Figuren erinnert in Indiana Jones, wo die kurz bei der Bundeslade, kurz bevor sie zu Skeletten werden. Ah ja, genau. Die verwandeln sich da auch so genau. Ganz schnell. Die werden ganz, ganz schnell alt. Und dann schmilzt das Gesicht. Oh, und so. Dann schmilzt das Gesicht. Und so kurz vorher, wo sie so alt sind, so wirklich dieses Rosinenartige, fast Mumienartige, ja. So sah er ein bisschen aus. Haben sie sehr gut gemacht mit der Maske. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ziemlich eklig. Ja. Aber die Maske war allgemein auch ziemlich gut. Oh ja. Auch die Kostüme, die sahen toll aus. Kostüme waren klasse, ja. genau. Und was ich so witzig an der Story finde, im Großen und Ganzen gesagt, ist ja, dass diese Jack-Burton-Figur, die Kurt Russell spielt, dass er mehr oder weniger gar nicht der Held der Story ist. Das hat ja auch. Das ist so witzig. Das hat ja auch John Carpenter da eigentlich gesagt. Er hält sich ja sozusagen für den Held. Der ist ja auch der absolute Macho-Typ. Also so obercool und so gibt er sich ja auch. Ja. So. Ja. Und eigentlich ist er. Gar nicht der Held, sondern eigentlich sozusagen nur die Begleitungsfigur, die denkt, er wäre der Held und sich da natürlich auch so verhält. Eigentlich ist es ja dieser Wang Chi, genau. Der halt seine Verlobte befreien will, der dann in jedem Kampf auch seine Karate-Künste da auspackt oder welche Kampfsportart das jetzt auch immer ist. So geniale Karate-Künste. Fliegt da durch die Luft, tritt die Leute weg und Kurt Russells Figur ist eher so lächerlich, irgendwie am Boden liegend, hat sich selber da irgendwie ausgemacht. Oh ja, da musste ich so lachen, wo er sozusagen mit seiner Waffe in die Luft schießt, um den Kampf zu beginnen. Ja. Und dann schießt er die Steine über ihn herunter, die ihm auf den Kopf fallen und er hat sich erstmal ganz am Anfang des Kampfs selber sozusagen ausgenockt. Ja, das ist eigentlich typisch für fast alle Kämpfe, die da stattfinden. Ja, definitiv. Dass da irgend sowas passiert. Ich glaube, aus Versehen erschießt er mal einen und hilft seinem Kumpel damit, aber das ist ja auch eher Zufall. Weil er da irgendwie dran rumdrückt an der Waffe und dann geht die plötzlich los und er erschießt dann jemanden. Das ist ja eigentlich wirklich, also das muss ich auch sagen, das ist eigentlich wirklich das Witzige an der Story, dass er eigentlich so dieser denkt, er wäre der Held. Dabei ist er eigentlich nur der Sidekick. Und derjenige, der für ihn der Sidekick ist, der eigentliche Held der Story, der natürlich auch seine Verlobte retten will und die Kampfkünste hat und auch nicht so vertrottelt dargestellt wird wie die Hauptfigur Jack Burton. Also Kurt Russell. Aber er passt auch super in diese Rolle von diesem Trucker. Also du nimmst ihm das voll ab mit dem Muskelshirt und den Jeans. Der spielt das richtig klasse. So komplettes Gegenteil. Auch von der Mimik her. Oh ja, passt super. Dieses absolut Selbstüberzeugte von sich. Ja, aber auch die ganzen Dialoge und das, was er so sagt. Also ich habe es im Englisch geguckt, ich denke mal, du auch. Ja, ja, ich auch. Und wirklich, also jedes einzelne Wort, das passt so super zu diesem Charakter. Ich finde es ja schon am Anfang mega lustig, als die den das erste Mal zeigen, wie er da in seinem Truck sitzt und nach Chinatown fährt auf der Autobahn oder Highway. Da hängt er die ganze Zeit an diesem Funkgerät und labert da in einer Tour rein, als hätte er irgendwas zu sagen. Und es ist alles nur Quatsch irgendwie. Das ist schon mega lustig. Das ist eigentlich schon die perfekte Einführung für diese Figur. Definitiv. Das ist eine richtige Laberbacke und so weiter ist. Ja. Wo eigentlich nichts richtig rauskommt, außer halt irgendwelche Sprüche. Oh ja. Und dann wirklich so dieses abschließend und denkt daran, was Jack Burton immer sagt. Ja. Was würde Jack Burton in dieser Situation tun? Genau, was würde Jack Burton in dieser Situation tun? Sozusagen der Opa. Das ist Sprechen der dritten Marker. Figur. Genau. Ja. Also. Das riecht gut. So herrlich. Was ich auch super fand, ist sozusagen, dass die weiblichen Figuren nicht diese typischen schreienden, kreischenden Frauen sind, die gerettet werden müssen. Okay, sie werden müssen am Ende gerettet werden, aber sie sind eigentlich trotzdem ziemlich dazwischen sehr aktiv, ne? Sehr aktiv. Es ist ja noch nicht nur die Verlobte. Genau. Kim Cattrall ist die zweite, genau, die auch entführt wird, wegen ihrer grünen Augen. Gracie Law. Genau. Mhm. Gracie Law ist ihr Name. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob sie jetzt nun auch eine Anwältin ist oder nicht. Ich glaube, es wurde irgendwo gesagt, dass sie Anwältin ist, weshalb der Name so im Englischen eigentlich. Richard. Also sehr klischeehaft. Ja, sehr klischeehaft. Aber Gracie Law. Das ist ja, eigentlich ist der Film voller Klischees. Also wenn man mal wirklich dran denkt, die, es wird auch jedes asiatische Klischee eigentlich mehr oder weniger irgendwie aufgegriffen, was aufgegriffen werden kann. So, wenn man an das Aussehen von unserem großen Bösewicht Lopan, oh Gott, ja, ich vergesse es immer wieder, das sind so viele Namen, Lopan denkt, also es ist ja wirklich so, wie du dir so einen chinesischen Kaiser von damals irgendwie vorstellst, so ein bisschen klischeehaft gemacht. Mit dieser bunten Kleidung auch. Und dem weißen Make-up. Gesicht und genau mit dem Make-up und dem langen Bart und den Haaren. Und ich dachte mir jetzt zwischendurch ein bisschen, ist das jetzt rassistisch? Also unterschwellig vielleicht kann man das durchaus anstößig finden. Und dann, also ich habe es gestern mit Eva geguckt, die hat es dann ein paar Mal gesagt, ist schon ein bisschen rassistisch. Ja. Und ich dachte mir dann, wenn man das zu ernst nimmt, aber ich glaube, es sollte auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesehen werden, weil sie es halt eben so extrem in die Richtung genommen haben. Wenn man, weil es ist ja eine Actionkomödie. Ja, wenn man das wirklich so ernst nimmt, könnte man sagen, es ist, das ist rassistisch. Aber da sind so viele Punkte, wo du das eigentlich sagen würdest. Das ist eigentlich ist der Film ja nur am Zwinkern. Eben. Die ganze Zeit am Zwinkern. Eben, das ist ja eigentlich wirklich nur die ganze Zeit an Zwinkern. Er nimmt so diese gesamten Klischees, die vor allen Dingen in anderen asiatischen Kampffilmen oder so, die zumindest von Hollywood gemacht wurden, und auch was jetzt Kung-Fu und solche Sachen betrifft, nimmt er ja so ein bisschen eigentlich hops, weil es ist jetzt kein ernstzunehmender Film in der Hinsicht. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es rassistisch ist. Nee, meine Lesart war dann gestern eigentlich eher so, dass der ganze Film wird ja auch aus Jack Burtons Perspektive erzählt. Also er ist in jeder Szene wirklich vorkommend. Ja. Und meine Lesart war dann, dass er so der typische eingebildete Amerikaner ist, der sich selbst als Held sieht. Hm. Und dieses ganze Klischeehafte, so sein Blick auf die Kultur ist. Ja, das stimmt. Das kann man so auch sehen. Er nimmt das ja auch nie wirklich ernst. Ja. Was da passiert. Er ist komplett überfordert, was passiert und muss sich alles immer fünfmal erklären lassen von anderen Leuten. Eben. Weil er sich selbst keinen Reim drauf machen kann. Und dann, glaube ich, ist das so der Blickwinkel, den der Zuschauer bekommt. Quasi durch seine Augen diese Kultur, diese Welt da zu sehen. Stimmt. Kann man wirklich so sagen. Ja, hast du recht. Habe ich mir dann gestern gedacht. Ja. Weil es ist ja auch allein, wo sie sozusagen die Gangmitglieder, die Verlobte entführen. Also noch ein klischeehafteres Aussehen für chinesische oder asiatische Gangmitglieder. Ich glaube, das sollten ja alle aus China stämmig sein in dem Film. Also noch klischeehafter geht's ja wohl nicht. Mit diesen Sonnenbrillen vor allen Dingen, wo ich mir dachte, das sah so lächerlich aus, aber. Nein, klasse sah das aus. Ja, es sah so lächerlich aus, dass es schon wieder klasse war. Und dann auch, wo sie die verfolgen und dann sich in dieser Straße verfahren und auf einmal treffen diese zwei Gangs aufeinander. Und das war ja wirklich so Kung-Fu-Gang-mäßig irgendwie aus, als ob das irgendwelche Gang-Ninjas wären, so von der Kleidungsstil auch. Also waren so ein bisschen traditioneller gekleidet. Ja. Was ich auch ganz witzig fand, und das habe ich bei damals auch schon mir gedacht gehabt, wo ich dann nicht wusste, was hat hier wen beeinflusst? Mhm. Diese drei Stürme da, die dann auftauchen. Diese mythisch überhöhten drei Kämpfer, die aus dem Himmel herabsinken. Oh ja, das sah so. Jeder hat irgendwelche anderen Kräfte. Genau, das war ja, glaube ich, ganz gefährlich und kaum zu bezwingen. Regen, also Rain, Thunder und Lightning. Genau, der eine Lightning kann halt auch so Blitze schießen. Ja, der hat sich doch an den heruntergelassen. An dem einen sogar. Hat sozusagen das eine als Seil benutzt, den einen. Das sah echt klasse aus. Ich habe jetzt in der Recherche gelesen gehabt, dass scheinbar dann doch der Weg so war, dass diese drei Figuren eine von diesen Mortal Kombat Spielfiguren, weiß nicht, ob du die Reihe kennst, wie so... Ich kenne auch den ersten Film. Er hat mich Kampfspiel, ja, den Film kenne ich zum Glück leider nicht. Das muss ich auch sagen, das hat mich am ersten Mortal Kombat Film gab es, der war ja von Christopher Lambert, auch so eine, ich glaube, es war also Gottheit oder beziehungsweise halt auch so mit Blitzen. Und das hat mich vom Aussehen her und von der Machart sehr daran erinnert. Ja. Und scheinbar ist die Figur tatsächlich aus dieser aus diesen drei zusammen gestückelt oder zusammengeschustert, geklebt, wie auch immer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall witzig. Was ich auch sehr witzig fand, gegen Ende bei diesem großen Kampf, als dann dieser Busfahrer Action, der scheinbar, wie sich am Ende so ein bisschen herausstellt, der komplette Gegenspieler von Lupin zu sein scheint. Ja, also ist ja auch Magier. Genau, wo die direkt gegeneinander kämpfen und dann diese Magiestrahlen aufeinander prallen und irgendwelche Figuren da entstehen, die sich dann quasi an deren Stelle bekämpfen. Das war so ein bisschen, da dachte ich, da haben sich die Harry Potter-Macher auch ein bisschen was abgeguckt, oder? Ja, das stimmt. Das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, wo sie das dann so... Mit diesen, wie heißen die gleich? Diese Patronusse? Ja. Oder sowas in der Art, was dann, gerade im letzten Film gibt es da diesen Endkampf, wo die Zauberstäbe aufeinander richten und dann kämpfen doch, glaube ich, die Patronen. Ja, zumindest die Energien aus den beiden Zauberstäben. Oder so, ja. Ja, ja. Das ist jetzt auch eine. Das war ja da ziemlich ähnlich so gemacht, ne? Ja, also man kann schon vielleicht davon ausgehen, dass das teils davon inspiriert wurde. Sah auf alle Fälle sehr witzig aus in dem Film, wie es sozusagen. Wie Lupin auch wie so mit den Daumen so spielt, als wärst du ein kleiner Controller. Ja, wie so ein Videospiel, was er spielen wollte. Ja, genau. Und auch die Mimik und sozusagen dieses kleine gehässische Lachen. Also das sah. Ja, hat sich diebisch gefreut. Es hat echt Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Also. Ja, ich kann ihn auch nur weiterempfehlen. Wer den noch nicht kennt, gern mal schauen. Ich habe die Blu-ray zu Hause gehabt, du wahrscheinlich auch. Ja. Oder hast du den irgendwo gestreamt? Also ich habe die Blu-ray definitiv zu Hause, bloß in meinem Chaos, das ich da oben momentan noch habe, bei meinen ganzen DVDs und Blu-rays, habe ich dann geguckt, ob ich auch die Möglichkeit habe, den zu streamen und hatte den auf Disney Plus bei mir gefunden. Ah, okay, super. Also für die Zuhörer, Gäste, die ihn bei Disney Plus schauen können, gern machen. Mhm. Ansonsten weiß ich nicht, gibt es da irgendwie 4 Wochen Probe oder sowas? Also ich kann auch nur empfehlen. Vor allen Dingen das Witzige ist ja, das ist einer von vielen Filmen, wo John Carpenter mit Jack Kurtwassel dazu zusammenarbeitet. Ja, irgendwie das 5. Mal oder so. Oder insgesamt 5 Mal. Ja, das ist einer von, ich glaube auch, dass ich 5 Filme gefunden hatte. Die Klapperschlange und der zweite Teil, Flucht aus L.A., dann das Ding aus einer anderen Welt. Das Ding. Da hat er, und dann noch irgend so ein Elvis-Verfilmung. Genau. Also fürs Fernsehen war das wohl. Da hat, glaube ich, Kurt Russell Elvis gespielt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich mir auch. Gab es nicht auch, ich weiß gar nicht, ob er da mitspielt. Es gab mal so einen Krimi-Crime-Action-Film. Ich glaube, da spielt Kevin Costner. Das geht irgendwie um so Elvis-Double, die nach Las Vegas fahren und irgendwelche Casino ausrauben wollen oder sowas. Ja, das sagt mir irgendwas. Irgendwas mit 1000 Meilen nach Graceland oder so? Ja, es kann sein. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen, aber er sagt mir definitiv was. So, wer spielt damit? Kevin Costner und Kurt Russell. 3000 Meilen nach Graceland heißt er. Okay. Crime is King. Crime is King. Oh, den muss ich mir auf meine Watchlist setzen. Crime is King. Damien Lichtenstein. Weil ich bin ja auch ein Fan von Kurt, also nicht nur von Kurt Russell, sondern auch von Kevin Costner. Ja. Also, der hat auch einige tolle Filme gemacht. Das stimmt. Ich glaube, aktuell auch sehr erfolgreich mit seiner Serie, die er da hat, irgendwie ja. Yellowstone ja, oder so. Ja, die hat sehr gute Kritiken bekommen. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft, sie zu sehen, aber sie steht auch auf meiner Watchlist. Ich weiß, das sage ich sehr häufig. Aber sie soll sehr häufig, erschreckend häufig. Ja. Ich konnte jetzt endlich ein paar Dinge von meiner Watchlist abhaken. In der Woche, wo ich dann krank war, habe ich doch auch einiges zu Hause an Serien durchgebinged, sage ich jetzt mal. Ja. Was zum Beispiel? Unter anderem Willow habe ich mir angeguckt. Was ist denn das? Das habe ich jetzt vor kurzem irgendwo gelesen. Also es gab auch in den... Ich konnte es gar nicht zuordnen. Es gab in den 80ern einen Fantasy-Film mit... oh Gott, jetzt fällt mir... Gerade in dem Moment entfällt mir der Name. Aus Top... Will Kilmer, genau, mit Will Kilmer war der. Und jetzt habe ich den Namen des Schauspielers vergessen, aber der hat einen kleinwitzigen Zauberer gespielt. Und sie mussten ein Baby retten damals, was die sozusagen die Erlösung für eine gegen eine große böse Königin sein wird. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber zumindest hat Disney, also da kann man den Film übrigens auch sehen, Disney Plus, hat jetzt dazu eine Serie, die nachträglich mehrere Jahre danach, so ungefähr 20 Jahre nach dem Film, ansetzt und spielt. Ja. Gedreht, so 8 Folgen und mit den gleichen Schauspielern, bis auf Val Kilmer. Val Kilmer ist nicht mit dabei, aber alle anderen Schauspieler sind die gleichen. Und ich muss sagen, fand ich schon sehr schön. Also es war ein sehr schönes Fantasy-Ereignis. Ja, würde es weiterempfehlen. So. Ja. Für die, die es schon kein das kann. Definitiv. Also es ist jetzt nicht unbedingt für jeden was die Fantasy betrifft, weil es ist jetzt ist schwierig zu umschreiben. Es gibt halt Dämonen, Magie und aber ist jetzt nicht so mit großen Drachen oder irgendwas in der Hinsicht zum größten Teil der Zeit, aber es macht auf alle Fälle Spaß. Also, ja. Und es ist jetzt halt von den Effekten vielleicht nicht ganz so, als wenn es eine Großproduktion fürs Kino wäre, aber muss es auch nicht unbedingt immer sein. Dann habe ich mir noch angeguckt, endlich Sandman auf Netflix. Ach ja, stimmt, diese Serie. Da. Und da war ich restlos begeistert. Also die hat mich komplett abgeholt. Ich hätte nie gedacht, also der Schauspieler, also dass man mit so wenig, das, was eigentlich an Mimik im Gesicht passiert, trotzdem so viel an Emotionen rüberbringen kann. Also der hat ein echtes Talent dafür, wirklich mit seinen Augen zu kommunizieren. Und so viel zu sagen, obwohl er eigentlich nichts sagt. Das ist Wahnsinn. Und es hat echt Spaß gemacht, das zu gucken. Wir hatten ja vor kurzem, also ein paar Wochen ist er doch schon her, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt, da du ihn gesehen hast, dicke Empfehlung. Dicke Empfehlung, definitiv. Auch was die Optik betrifft, also das war wirklich visuell genial. Es war sehr poetisch und philosophisch, sage ich jetzt mal, aber ohne dass jetzt zu sehr zu anstrengend wirkte. Also es hat Also Tiefgang schon da, aber jetzt nicht zu verkopft. Ja, zumindest für mich, für meine Augen. Ja, also ich würde jetzt denken, zum Beispiel, da ich das gesehen habe, Dark ist ja schon sehr anspruchsvoll, würde ich behaupten. Da ist es ein bisschen drunter, dieser Sandman. Ja. Doch. Stimme ich dir zu. Ja, mal noch gut nach dem Feierabend angucken. Ja. Und wovon ich nicht so begeistert war von The Witcher Blood Origin. Was ist das? Auch auf Netflix. The Witcher kennst du aber, oder? Das kenne ich. Also die zwei Staffeln, da habe ich gesehen mit Henry Cavill. Genau. Und davon haben sie ja so ein paar Ableger gemacht, sage ich jetzt mal. Ach, diese animierten Dinger? Auch, aber das war jetzt tatsächlich kein animiertes Ding. Das war so eine 4 oder 5 Folgen waren es, glaube ich. Ich glaube, 4 waren es nur. Die sozusagen die Vorgeschichte erzählen. Also so ganz am Anfang, wo es nur die Elfen auf dieser Welt gab und wie es zu diesem großen Ereignis kam, wie die Menschen und die Dämonen alle auf die Welt kamen und wie es auch der erste Witcher entstanden ist sozusagen. okay. War also sozusagen eine kleine Geschichtsstunde. Es hat Potenzial, aber das haben sie leider sehr ungenutzt gelassen, weil die Charaktere, dadurch, dass es nur 4 Folgen sind, da sind mehrere Charaktere dabei. Also es ist nicht nur, dass du die 2 hast, also 2 Hauptfiguren, also du hast 2 Hauptfiguren im Endeffekt, aber halt auch noch die anderen. Und das geht einfach unter. Also einfach nur mal so den Background oder sozusagen den Charakter innerhalb von einem kurzen Gespräch in der Folge zu erklären, das... Ja, wird dann zu schnell abgehandelt alles. Ja, ein bisschen. Also hat ein paar schöne Momente gehabt, also auch optisch, keine Frage. Aber ja, wirklich toll fand ich sie jetzt nicht. Aber weißt du schon, ob die irgendwie fortgesetzt wird oder? Ich glaube, die wird nicht fortgesetzt. Also in der Form? Okay, also ich denke, dass es war eigentlich auch so eine abgeschlossen, also das war für sich dann da abgeschlossen, diese Vorgeschichte. Ja. Okay. Auch von den Figuren her. Deswegen denke ich nicht, dass das da weitergeht. Eher, dass sie vielleicht einen anderen Punkt als Nebengeschichte aufgreifen. Vor allen Dingen, weil ich nicht glaube, dass The Witcher noch sehr erfolgreich sein wird, wenn Henry Cavill dabei nicht mehr dabei ist. Ja, davon habe ich auch schon gehört, dass der ausgestiegen ist, weil wohl, also er ist ja irgendwie auch so ein richtiger Nerd. Ja. Und da in diesem Universum vom Witcher auch eher beheimatet noch als ich, würde ich es mal behaupten. Kann man, glaube ich, davon ausgehen. Und mir wurde gesagt, dass er sich wohl bei den kommenden Storys oder jetzt sogar schon zu weit vom Material entfernt sieht. Also es gibt ja da irgendwie eine Buchreihe. Ja, und die Spiele. Auf der wiederum basieren die Spiele. Jetzt weiß ich nicht, die erste Staffel behandelt, glaube ich, das erste Buch oder so. Ich glaube, das behandelt sogar mehrere, weil, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Das, die erste Staffel, weil du hattest ja in der ersten Staffel diese 3 Zeitschränke, die dann am Ende aufeinandertreffen. Wo du was ich beim ersten Mal sehr verwirrend fand, als ich es geguckt habe, aber je mehr ich reinkam und das dann auch verstanden, also ich fand es auch geil, definitiv. Nur an einigen Momenten dann manchmal so verwirrend, aber als ich es dann begriffen hatte, dass das 3 verschiedene Zeitstränge sind, fand ich die Idee dahinter auch wirklich so geil eigentlich. Darauf muss man erst mal kommen. Das ist eine komplett andere Erzählart und Weise. Hat mir auch am meisten gefallen tatsächlich an der ersten Staffel. Die zweite hat mir dann, weil die ja nur noch chronologisch ist, dann auch mich die deutlich weniger abgeholt. Und deswegen glaube ich, um für die einzelnen Charaktere, dass das auf mehreren Büchern basiert hatte. Aber ich bin mir da auch nicht so sicher, weil ich muss gestehen, ich kenne die Bücher und die Spiele jetzt leider auch nicht. Also ich glaube, da ist jeder andere, der wenigstens ein Buch gelesen hat oder so, ein größerer Experte als ich. Ja, mir wurde nur zugetragen, dass der halt Fan auch von der Reihe ist und die Drehbuchautoren sich wohl zu weit von dieser Originalstory da entfernen würden. Mit dem, was da noch geplant ist oder geplant war. Ja. Ich weiß nicht, wie es fortgesetzt wird, aber dass er deswegen ausgestiegen ist, wegen kreativer Differenzen, wie es so schön heißt. Ja, ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber er passt halt auch wirklich so in diesen Charakter so richtig gut rein, wenn man... Das stimmt, war sehr überzeugend. Und wenn man dann weiß, wer ihn auch ersetzen soll, das war ja eine der jüngeren Hemsworth-Brüder, ich glaube Liam. Ach, der ersetzt ihn? Ja. Und ganz ehrlich, das ist nun, er ist mit Sicherheit kein schlechter Schauspieler. Ich habe ihn auch in einigen Sachen ganz gut gefunden. Also, obwohl ich ihn jetzt auch nicht sehr vielen Sachen, glaube ich, eigentlich kenne. Deswegen ist es vielleicht auch gemein, dann das so zu sehen. Aber er passt für mich nicht in diese Rolle, wenn du eigentlich jemanden wie Henry Cavill im Vorfeld dazu hattest. Also. Ja. Liam Hemsworth. Weil zumindest, das habe ich mal irgendwo, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile hundertprozentig bestätigt hat, aber ich glaube, ich muss gerade mal nachgucken, wer das ist, aber das ist scheinbar der Typ von, der hat, Tribute von Panem und so. Der hat den dunkelhaarigen Freund gespielt, der dann. Der auch so ein bisschen bösartig dann, ne? Hat er sich rausgestellt? Sozusagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Dem die Macht. Ah ja, hier steht es im, steht sogar im Wikipedia-Artikel. Ah. Ab der 4. Staffel wird Hemsworth die Hauptrolle des Geralt von Rivia in der Netflix-Serie The Witcher einnehmen. Ja. Er ersetzt damit Henry Cavill, der die Figur 3 Staffeln lang spielte. Es ist allein schon Zitat so ein, Wikipedia. Ist auch der Altersunterschied einfach schon von den beiden Schauspielern. Das stimmt, er ist schon deutlich jünger, ne? Das ist ja dann eine komplett andere Ausstrahlung auch. Deswegen, das ist so für mich so ein Bruch in dem gesamten Konzept. Ja, da werden die wahrscheinlich dann in der 4. Staffel zeitlich zurückspringen, oder? Das wäre das Einzige, was Sinn machen würde, tatsächlich. Ja. Aber dann kann man es auch gleich komplett anders Version nehmen. Ja, das stimmt. Also dann eine jüngere Version von diesem Geralt spielt. Ja. Weil dann würde es eigentlich fast Sinn machen, dass er sozusagen den Story-Verlauf, der sich jetzt in erst Staffel 1 und 2 aufgebaut hat, in Staffel 3 beenden und sozusagen zurückgehen in der Zeit, um was komplett Neues aufzubauen, damit du den Charakter auch tatsächlich anders kennenlernen kannst. Aber wahrscheinlich, na mal gucken, man lässt sich überraschen, was da rauskommt. Ja. Immerhin scheinen wir ja noch eine 3. Staffel zu bekommen mit Henry Cavill. Wenigstens etwas. Wenn der erst ab der 4. dabei ist. Ja. Ja, ja, ich habe letztens auch ein paar Filme gesehen. Allen voran diesen Megan-Film, da war ich am Sonntag in der OV. Aha. Weiß nicht, ob du da schon irgendwas... Ich bin nicht so der Fan von den Horrorfilmen, deswegen werde ich wahrscheinlich... Also ich fand den echt gut. Dominik meinte, er hat ihn auch gesehen, kann ich hier verraten. Hm. Ihm hat er gar nicht gefallen, er fand den eher scheiße und hat uns da schon vorgewarnt, fast schon. Okay. Aber wir waren zu viert drin. Und wir fanden den eigentlich alle vier sehr, sehr unterhaltsam und sehr gut. Tatsächlich ist eher so eine Horrorkomödie fast schon. Mhm. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber zweiter Teil ist auch schon angekündigt. Okay. Mit der letzten Szene fand ich die nimmt die Ankündigung quasi schon ein bisschen vorweg, also lässt es ein bisschen offen, aber nicht zwingend, aber die Kameraeinstellung war schon ganz gut getroffen. Gut. Dass man sich dann denken kann, okay, das ist jetzt passiert, aber uhu, es könnte weitergehen. Mhm. Und scheinbar geht's weiter. Na, ich will es nicht spoilern. Es ist ja wenigstens, ich finde es immer ganz gut, wenn sie es einerseits so offen lassen, dass das an sich als alleinstehendes Ende und als alleinstehender Film funktionieren kann. Aber eventuell, wenn dann doch eine Fortsetzung kommt, wenn man sich so ein kleines Hintertürchen offen lässt, aber es funktioniert halt auch, wenn keine Fortsetzung kommt. Hast du diesen Whitney Houston-Film gesehen? Bis jetzt noch nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, in der Weihnachtszeit, also seitdem Avatar gestartet war, ist die Arbeit so extrem viel gewesen. Da hat man ja, also ich hast ja selber erlebt, also da in der Zwischenzeit einen Film zu gucken, war ziemlich schwierig. Dann war ich dann sozusagen direkt danach eine Woche krank. Ja. Und danach hatte ich dann die eine Woche Urlaub und da war ich bei meinen Eltern in etwas... außerhalb, sag ich jetzt mal, von Erfurt, da gab es kein eigenes Kino. Ja. Und da waren wir eher mit Renovierungsarbeiten beschäftigt gewesen, als dass man Zeit hatte, in eine größere Stadt zu fahren. Und dann bin ich direkt wieder nach Erfurt gekommen und war direkt vom Zug auf Arbeit. Und ja, aber ich habe es geschafft. Gestern hatte ich mich verabredet, deswegen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht ins Kino gegangen. Wenn ich nicht verabredet gewesen wäre, habe ich einen gestiefelten Kater geguckt. Ach ja, stimmt. Wir haben es ja gestern gesehen. Genau. Den fandst du ja sehr gut. Ich fand ihn niedlich. Also, es ist ein süßer, niedlicher Film. Ich habe jetzt auch gelesen, jetzt weiß ich, woran mich dieser Animationsstil erinnert hat bei den Kampfszenen. Spider-Man Into the Spider-Verse. Okay, so, war so ein bisschen mehr in, so vom Animationsstyle, dass es sozusagen miteinander so ein bisschen kombiniert wurde, weil es war wirklich zwei unterschiedliche Arten, wie es gezeichnet war. In den ruhigeren Szenen und in den Action-Szenen, sage ich jetzt mal. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass die da so einen Stilbruch haben. Also muss er irgendwie wahrscheinlich schon gewollt gewesen sein. Ich denke auch. Also es sah zu... Na, merkwürdig jetzt nicht, aber zu abrupt aus, als dass es ungewollt gewesen wäre. Und vor allen Dingen dadurch, dass es mehrmals passiert ist. Also es war wirklich in jeder Kampfszene war dieser andere Animationsstil. Deswegen muss es ja gewollt gewesen sein, vor allen Dingen, weil es sich wirklich auf diese Szenen beschränkt hat. Aber Das war das Einzige, was ich während des Films manchmal so ein bisschen irritierend fand, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr schöner Film, finde ich. Die Message dahinter, ohne jetzt viel zu viel verraten zu wollen, finde ich auch sehr gut, auch für Erwachsene, sage ich jetzt mal. Mhm. Geht ja wirklich eigentlich eher darum, genieße dein Leben so, wie es ist. Genieße das, was du hast. Ja. Und es war sehr schön. Ich muss auch gestehen, mir sind am Ende ein paar Tränchen geflossen. Aber das ist nicht so ungewöhnlich bei mir, sage ich jetzt mal. Ja, ist ja in Ordnung. Und ja, also für Kleine wie was für Große. Und das finde ich bei Kinderfilmen eigentlich immer schön, wenn es auch Große gucken können. Das klang jetzt eher so, ich wollte mir den natürlich auch angucken noch, weil ich schon eigentlich nur Positives gehört habe von anderen Leuten. Das klingt jetzt eher so, als wäre das schon ein eigenständiger Film, weil es ja ein zweiter Teil ist, glaube ich. Es gibt ja schon einen. Muss ich den ersten gesehen haben? Nein. Okay. Also, dann kann ich. Ich muss gestehen, ich habe den ersten nicht mehr im Kopf. Der ist wie weggeblasen. Also, ich habe keine Ahnung mehr, was im ersten an sich passiert ist. Deswegen denke ich mal auch sagen, man muss den ersten nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen. Okay. Also, es ist mehr eigenständiger. Ich habe den damals nicht geguckt und dann, gut, dann kann ich ja ohne schlechtes Gewissen reingehen. Würde ich sagen. Ohne dann auch irgendwas zu verpassen. Nicht, dass mir da die Anschlusspunkte fehlen. Aha. So, jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgekommen von unserem eigentlichen Film. Ja, stimmt. einen weiten Bogen. Aber so ist das manchmal, wenn man sich über Filme unterhält. Und dann gibt es den Schlenker. Ja, das geht schnell. Ja. Vor allen Dingen, wenn sich zwei Filmfans unterhalten. Ja, das stimmt. Gab es Szenen, die dir besonders gut gefallen haben an Big Trouble for Little China? From Big Trouble in Little China. So. Also irgendwas, was hängen geblieben ist, wo du dir gestern schon vorm Schauen dachtest, ach ja, dann sehe ich ja gleich das und das. Also ich hatte diese eine Kampfszene tatsächlich, also das, was bei mir im Kopf sehr hängen geblieben war, war diese erste Kampfszene in der Straße. Als die in diese kleine Gasse reinfahren mit dem LKW und dann und auf einmal, taucht dieser Trauerzug auf und dann die anderen. Genau, auf einmal kommt dieser Trauerzug und dann auf einmal kommt die eine Gang und die andere Gang, die Shang Tsing und die Wing Kong. Was ich gar nicht gemacht habe, das hätte ich mal machen sollen bei der Recherche, ist, ob das tatsächlich, ob der Bedeutung von diesen Namen, ob das auch eine tatsächliche Bedeutung hat. Wäre wahrscheinlich mal interessant gewesen. Aber es soll ja tatsächlich auf irgendwelchen anderen Gangs, die da ihre Rivalität hatten, beruhen. Das weiß ich auch noch. So viel habe ich gelesen. Und dann bricht dieser Kampf zwischen diesen beiden Gangs aus und das ist eigentlich so übertrieben vom Karate her und von den Kampfbewegungen her und dann kommen auf einmal die drei Stürme, die das Ganze sozusagen... Und mischen es dann noch mehr auf. Ja, und dann steht dann unser Lo Pan auf einmal auf der Straße und wird überrollt. Und wird überrollt. Erstmal. Ich fand das so witzig, als das losging und die beiden, also die Figur von Kurt Russell und von Dennis Dunn heißt der zweite, glaube ich, die sitzen ja in dem LKW und dann geht es los und Kurt Russells Figur zückt so dieses kleine Messer und sitzt die ganze Zeit so angespannt mit diesem Messer in der Hand da hinterm Lenkrad und die gucken die ganze Zeit nur und sind halt komplett passiv in der Situation. Ja. Und können nur zuschauen, genau wie wir. Und lassen es einfach um sich herum geschehen und wissen gar nicht, was da eigentlich geschieht. Bis dann die Stürme doch zu gefährlich aussehen. Dann und dann einfach drauf zufahren. Durch die Menge durch, einfach mal sozusagen. Ja. Auch wie so ein typischer Macho auf das Gaspedal gedrückt und auf die Hupe, um da durchzukommen. Das war noch die Szene, die mir am prägnantesten im Kopf war, sozusagen bevor ich ihn geguckt habe, weil die einfach auch so plötzlich auch war. Das kam so aus dem Nichts auf einmal. So ganz am Anfang des Films und du wirst auf einmal mitten in diese, auch diese asiatische Mystik mit den drei Stürmen und so reingeworfen, weil das ist ja auch durch die Magie und diese Mystik und auch alles sozusagen von den Effekten, das ist ja echt toll gemacht und Und es geht nur weiter von dort aus. Und dann kommt wirklich, das ist ja sozusagen die erste Action-Szene. Und dann gibt es immer so, hangeln sie sich von einer Action-Szene zur nächsten. Ja. Also ich dachte mir gestern auch wieder, als ich ihn gesehen habe, ist ein bisschen wie so eine Themenpark-Attraktion der Film. Wie so ein, von der Macherart wie so eine Achterbahn. Es geht immer schnell hin und her und in die nächste Kurve, hoch, runter, ja, etc. Und die Kulissen sind ja auch eher so, gerade am Ende sieht es eher aus wie, oder kurz davor, stimmt, wo wir in dem Untergrund sind, sieht es ein bisschen so geisterbahnmäßig aus. Und auch mit dem dampfenden Wasser da unten. Und auch, wo das Ritual stattfinden soll mit dieser riesigen, genau, Buddha-Figur. Ja. Das ist, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Und diesen neon-umrahmten Gesicht, Monstergesicht, was da noch, ja, irgendwie und, da oben war. Und auch, wo sie sozusagen sich versuchen reinzuschleichen und durch diese, durch die Katakomben da laufen, um da hinzukommen. Ja, genau. Ja. Stimmt, das ist wirklich wie so ein bisschen geisterbahnmäßig, ja, so. Ja, doch. Fand ich ganz witzig. Stimmt, den Vergleich, ja, der passt richtig, das stimmt. Ja. Was ich auch ganz witzig fand, und das habe ich dann heute erst gelesen, die gehen ja dann in die Katakomben kurz vor Schluss, um in Lupins Hauptquartier zu kommen und machen da am Boden solche Sachen ab und dann sind dort diese Rutschstangen nach unten in die Katakomben rein. Und scheinbar ist das Gebäude, wo das gedreht ist, das gleiche Gebäude, was das Hauptquartier bei den Ghostbusters sein soll. Echt? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das wäre ja cool. Haben die genau da auch gedreht, in den Filmen? Das wäre schon richtig cool. Das macht ja auch Sinn. Das ist beides San Francisco. Das ist schon witzig. Oder? Nee, ja. Verwechsel ich das gerade? Waren die Ghostbusters nicht in New York? Ghostbusters ist New York. Ja, stimmt. Die waren in New York. Also am Ende dann die Freiheitsstatue. Genau, auch wieder eben. Das ist mir auch gerade so. Nee, das kann gar nicht in San Francisco gewesen sein. Da ist ja die Freiheitsstatue. Aber. Das fand ich ganz witzig. Das stimmt, also cool. Ja. Das will. Also die Szene, wo ich aber immer dran denken muss, ist, als die beiden Frauen werden ja in irgendwelchen Käfigen da gehalten, ja, und dann bei diesen Menschenhändlern oder Frauenhändlern. Und als sie die befreit haben, flüchten die ja dort auch durch so ein Rohr unter Wasser etc. Und kurz bevor die rauskommen, ist dort so ein großes Tor, grün, glaube ich. Und Kurt Russells Figur stellt sich so davor und gibt so die Anweisung, ja, gleich, wenn müssen wir alle aufgeht, losrennen und... Dann müssen wir alle losrennen und dann sagt er irgendwie, im Englischen sagt er, follow the leader. Genau. Also folgt dem Anführer und er reißt die Tür auf und dann stehen die ganze Gangs. Bande an Bösewichten direkt dahinter und er macht vor Schreck direkt wieder zu. Ja, stimmt. Das war auch herrlich. Die Szene ist auch echt witzig. Und dann haut ab, versteckt euch, sie haben nur mich gesehen. Ja, genau. Wo sollen wir denn hin? Genau. Ja. Und dann auch, das ist auch so ein schönes Beispiel dafür, dass er eigentlich nur der Sidekick ist, wo dann er und Wang Chi sich den sozusagen den Gangmitgliedern stellen und die durch die Tür kommen. Ja. Er rennt um die Ecke und holt eine Waffe und als er wieder zurückkommt, hat Wang Chi schon alle erledigt. Genau. Das ist sehr typisch. Das war, super. War auch sehr lustig. Aber was ich immer noch nicht so ganz verstehe, ich weiß nicht, ob sie es einfach nur so reingesetzt haben, damit sie das sozusagen unterbringen, aber so wirklich einen Nutzen haben die zwei Figuren auch nicht, diese schönen zwei Monster, die echt genial animiert sind. Das eine in den Katakomben. So das komische haarige Vieh. Ja, und dieser komische haarige Orang-Utan-Verschnitt, der da als Monster echt sehr, sehr lustig aussieht. Also so ja, schon. Kommen einfach aus dem Nichts, sind auf einmal da und aber warum sie jetzt nun da sind oder woher sie kommen oder welche Bedeutung sie haben, wird nie klar. Sie sind einfach da. Ja, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen chinesisch-mythologischen Hintergrund für sowas gibt. Das wäre möglich. Das könnte natürlich sein. Aber dieses komische Augenvieh mit den vielen Augen. Ja. Das war, ja, glaube ich, der Spion für Lupin. Ja, so eine Art Wächter. Da habe ich auch gelesen, wie sie das animiert haben mit jeden Mengen Stöcken und Stricks und wirklich, dass mehrere Figuren oder Menschen auch daran gearbeitet haben, um das, diese einzelnen Bewegungen durchzuführen. Und das sieht dann so genial in diesem Film aus, dieses riesige Augending und was mit seinen Tentakelaugen, was es da noch hat. Ja. Also eklig und cool zugleich. Ja, echt herrlich. Ja, und das 1986. Eben. Ja, darf man nicht vergessen. Also, was die sich für eine Mühe und gegeben haben und wie erfinderisch die da gewesen sind. Und dadurch, dass es sozusagen wirklich real ist, sieht es auch so real aus. Also, ja, ist ja nicht aus dem Computer. Eben. Also, ist ja wirklich praktisch so gemacht worden. Von daher. Verrückt. Finde ich. Das ist immer wieder faszinierend. Eben, finde die Effekte für die Zeiten sowieso faszinierend. Also es gibt so viele Filme, wo ich mir denke, also das können sie heute teilweise auch nicht besser an den Computern machen. Ja, das stimmt. Ich denke nur an Indiana Jones. Der ist ja auch aus den 80ern. Ja, das stimmt, ja. Also. Die ersten drei jedenfalls. Ja. Und der vierte, da hat man dann gemerkt, da war dann zu viel CGI. Da war es zu viel. Bin gespannt, wie es beim fünften ist. Ich glaube, der Trailer ist auch schon ein bisschen arg CGI-lastig. Ja. Ich weiß nicht, wie es dann im Film rüberkommen wird. Kommt der dieses Jahr ins Kino oder müssen wir da noch länger warten? Ich glaube, der war für dieses Jahr geplant. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Das ist manchmal so schnell mit den Verschiebungen, dass die dann doch nochmal einen Film nach hinten verschieben, weil sie zu viel für einen Zeitraum geplant haben. Aber ich glaube, er war eigentlich für dieses Jahr. Ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits liebe ich die Indiana Jones Filme, den vierten jetzt vielleicht nicht so sehr, aber und ich liebe Harrison Ford in dieser Rolle. Ja, ist wie gemacht dafür. Ja, und dann ist es immer so eine Frage, den vierten haben sie schon teilweise sehr verhunzt, sage ich jetzt mal. Weil, klar, war immer schon dieses Übernatürliche, aber dann mit den Aliens, das hat irgendwie dann nicht mehr ganz so gepasst. Da hat man ein bisschen gemerkt, dass George Lucas am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und na deswegen bin ich bei Nummer 5 etwas zwiegespalten. Ich werde ihn auf alle Fälle gucken, weil man will ja trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ja. Und ich gehe auch offen daran. Ich versuche keine zu großen Erwartungen zu haben. Deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen, was da kommt. Aber ich habe gerade gelesen, 30. Juni in Amerika, also wahrscheinlich, wenn es nicht der gleiche Tag sein wird in Deutschland, dann sicherlich in dem Zeitraum mit. Wahrscheinlich, also und im Sommer. Ich wusste gar nicht, dass Steven Spielberg gar nicht Regie geführt hat. Echt? Das wusste ich auch nicht. Aber hier steht, bei Wikipedia steht James Mangold als Regisseur. Okay. Und wem der Name jetzt noch nichts sagt, ist einer meiner liebsten Filme von mit Sylvester Stallone. Copland hat er damals gedreht. Mhm. Der sehr, sehr gut ist. Todeszug nach Yuma, Walk the Line scheinbar auch. Todeszug nach Yuma ist toll. Ja, zuletzt Logan und Le Mans 66. Also schon guten Output gehabt. Ja, würde ich auch sagen. Bin ich mal gespannt. Ja. Dann der Film wird. Vielleicht hat Steven Spielberg zu viel zu tun gehabt. Ja, das kann sein. Er ist auch gut beschäftigt eigentlich. Aber ich denke mal, als Produzent wird er mit dabei gewesen sein, oder? Ja, davon gehe ich mal aus. Dass er das nicht so komplett aus der Hand gegeben hat. Hast du noch was zum Film? Ja. Wusstest du, mir ist tatsächlich noch was eingefallen, wusstest du, dass John Carpenter eigentlich ziemlich enttäuscht war von dem Film am Ende an sich? Also zumindest von Hollywood, wie damit umgegangen wurde? Habe ich heute auch mitgelesen. Und das war ziemlich enttäuscht von Hollywood nach diesem Film, und hat sich dann mehr wieder den Independent-Filmen zugewandt. Ja. Also er muss wohl richtig Probleme mit dem Studio und dem Studioboss gehabt haben, mit dem Produzenten da, dass die ständig irgendwie reingeredet haben. Und seine zwei nächsten Filme hat er ja dann unabhängig mit irgendeinem anderen Studio gemacht. They Live, Sie Leben, der auch sehr, sehr gut ist. Oh ja, der ist genial. Und was war der andere? Jagd auf einen Unsichtbaren vielleicht? Ah nee, die Fürsten der Dunkelheit war es noch. Genau, den. Der war dann ein, das war erst die Fürsten der Dunkelheit und dann Sie leben, ja. Der lief. Also die Fürsten der Dunkelheit kenne ich tatsächlich noch nicht, aber Sie leben, den kenne ich. Und da muss ich dir auch gestehen, der ist, also beipflichten besser gesagt, ja. Der ist genial. Also der ist... Der ist wirklich Kult, kann man sagen. Sehr lustig auch und wirklich Kult ist das richtige Wort. Mhm. Mit dieser ikonischen Szene, wo der Typ mit der Pumpgun in die Bank reinkommt oder was das ist. Genau. Und sagt, I'm here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of bubblegum. Ja, das ist eine Line, die merkt man sich. Oder die, ich glaube, 15 Minuten oder auf jeden Fall mindestens 10 Minuten diese Kampfszene mit den zwei Typen oder mit seinem besten Kumpel da sich prügelt in dieser Nebengasse, nur um dem die Brille aufzusetzen, damit er... Ja, damit er die Realität sieht. Auch sieht. Genau, damit er auch das sieht, was er sieht. Kann. Ja. Ah, herrlich. Ist auch mega witzig. Ja, definitiv. Also, auch eine Empfehlung von uns beiden. Ja, auf jeden Fall. So, zum Abschluss habe ich dir, wir bleiben dabei, Nice oder Scheiß mitgebracht. Und da wir heute einen Kurt Russell-Film haben, muss ich noch kurz eine Geschichte erzählen. Mein Opa guckt auch sehr, sehr gern Filme, seit einigen Jahren schon. Früher nicht so, als er noch gearbeitet hat, aber dann mit Rentenbeginn hat er angefangen. Und ich find's immer noch witzig, immer wenn es irgendeinen Film mit Kurt Russell geht, er sagt immer Kurt Russell. Das ist ja süß. Das ist lustig. Ja. Er ist des Englischen nicht ganz so mächtig. Ich glaube, das kann man ihm verzeihen. Wenn er irgendwie von Filmen erzählt am Telefon, ist er sehr bemüht um die Aussprache, aber er versucht das sehr deutlich auszusprechen und manchmal buchstabiert das auch. Ganz einfach. Er ist auf alle Fälle sehr bemüht. Ja, das stimmt. Sehr lustig. Kann man von anderen nicht sagen. Ja, ich habe dir 10 Filme mitgebracht. Okay. Alle von Kurt Russell, weil ich weiß, dass du den sehr magst. Und dachte mir, jetzt gehe ich mal hier durch. 10 Stück. Wir fangen an mit Escape from New York. Da kam letztes Jahr, Ende letzten Jahres, in der Cine Classic. Ja. Geil. Also nice. Nicer Scheiß. Geil, also nicer Scheiß. Ja, gebe ich dir recht. Ich gehe davon aus, dass du auch die Fortsetzung kennst. Ja, oder den kenne ich auch, logisch. Das mehr oder weniger Remake Escape from L.A. Genau, Flucht aus L.A. Ja, zu Deutsch. Was sagst du dazu? Nicht mehr so gut wie der erste Teil, aber immer noch, also Snake Plissken ist Snake Plissken, also irgendwie immer noch nicer Scheiß. Nicht so nice wie der erste, aber definitiv sehbar. Ich müsste mal wieder gucken. Ich muss ihn auch mal wieder gucken. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass der extremst schlechte Effekte hat. Dafür, dass der, glaube ich, 97 rauskam, ist da sehr viel mit billigem Computer animiert. Ja. Und der war sehr trashig. War so eine Ewigkeit her, dass ich ihn geguckt habe. Deswegen würde ich mich jetzt nicht zu sehr auf meine Meinung berufen, aber ich war der Meinung, wie gesagt, also nicht so geil wie der erste, aber irgendwie trotzdem hat er zumindest zu einem gewissen Grad Spaß gemacht, weil Kurt Russell in der Rolle ist einfach halt wirklich cool. Es gibt eine Szene, die hat mich sehr beeindruckt, als ich das gelesen hatte. Es gibt ja eine Szene, wo er auf so einem Basketballfeld steht, mit einem Basketball in der Hand und soll so von Korb zu Korb rennen und, weiß nicht, 20 Körbe treffen oder so in unter einer gewissen Zeit. Und Kurt Russell hat die Szene scheinbar tatsächlich am Stück gedreht. Okay. So. Ohne einmal zu verfehlen. Ich weiß nicht, wie oft er gebraucht hat, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Oder ob das tatsächlich gleich beim ersten Mal funktioniert hat. Das wäre schon aber cool. Die haben das tatsächlich nicht zusammengeschnitten. Also das ist eine Szene gewesen. Das fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Dafür, dass ich nicht einen einzigen Korb treffen würde wahrscheinlich. Geht mir ähnlich. Ich habe Basketball gehasst in der Schule. Oh, ich auch. Es war nicht meine Lieblingssportart. Weiterer quasi Kultfilm, Science-Fiction-Kultfilm von ihm ist ja auch Stargate. Ja, von definitiv. Roland Emmerich. Nicer Scheiß. Also geil, wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Müssten, Müsste ich auch mal wieder gucken. Habe ich zuletzt als, weiß ich nicht, 12-Jähriger gesehen. Könnte ich immer wieder gucken. Ich bin zwar auch Fan der Serie, aber die Serie kann für mich nicht mit diesem Film mithalten, weil dieser Film ist halt einfach für sich, sag ich jetzt mal. Und das. Also die Serie, die ist ganz schön weit gespannt dann auch, oder? Ja, da gab es doch viele Ableger. Das auch. Und die Hauptserie, die ging sehr, sehr lange. Ja. Und dann gab es wirklich diese ganzen vielen Ableger. Also es ist ja wirklich ein riesiges Universum daraus entstanden. Und auch die Idee dahinter ist ja wirklich, also es hat so viele Optionen und Möglichkeiten gegeben, wirklich dieses Universum zu erweitern. Das haben sie sehr gut genutzt, finde ich. Und wirklich halt dieser erste Film von Roland Emmerich mit Kurt Russell, der war wirklich, also einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme. Der ist schon gut gewesen. Gehen wir weiter. Tombstone, hast du den mal gesehen, diesen Western? Oh Gott, da muss ich jetzt tatsächlich gestehen, nein. Den kenne ich, oder? Diese Figur Wyatt Earp spielt. Mit Val Kilmer als Doc Holliday. Nee, das soll es ja gut sein. Ich habe den tatsächlich nicht, aber auch noch nie gesehen. Also IMDb sagt 7,8. Okay. Na gut, also das ist dann wieder ein weiterer Film für die Watchlist. Ja, kenne ich mich selber nicht. George B. Cosmatos lese ich gerade hier als Regisseur von dem Film. Und ich als Rambo-Fan kann da nur sagen, Rambo 2 hat er damals gedreht. Ah, okay. Gut. Ja, ein Film für die Watchlist. Ja. Also, da kann ein ich... Film, auch für meine Watchlist mal, endlich. Das Ding hat man ja schon erwähnt. Also... Geil. Darf es jetzt noch kurz sagen, aber ich erwarte eigentlich genau das. Geil. Einfach nur geil. Also wirklich sehr das Ziel erreichend, sehr gruselig, sage ich jetzt mal. Also man ist dann wirklich sehr beklemmend. Und auch das Ende ist so passend für diesen Film. Und ja, einfach nur geil. Also das sollte man sich ansehen und bitte nicht das Remake schauen, einfach nur das Original angucken. Wenn man sich das Remake angeschaut hat, glaube ich, versaut man sich den Film. Ich glaube, das Remake oder ist ja, glaube ich, gar kein richtiges Remake, sondern das spielt ja, glaube ich, vor dem Originalteil zeitlich, ne? Ich glaube, das spielt auf dieser schwedischen Polarstation. Wenn ich das richtig mache. Aber ist ja auch egal. Ja. So, Backdraft. Ach, das war das mit den Feuerwehr. Irgendwelche Brände gelegt werden, wo Leute umkommen. Ja. Und Robert De Niro spielt so einen Brandermittler. Genau. Und Kurt Russell dann als Feuerwehrmann. Genau. Ist eine ganze Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich fand ihn eigentlich gut. Also mich hat er unterhalten. Und ich fand ihn auch spannend, also sagen wir es mal so, ich fand ihn, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr spannend gemacht. Die Brandszenen sind, glaube ich, sehr... Ja, also es sieht sehr... packend. Wenn ich mich richtig erinnere, das war sehr realistisch, also das hat auch sehr beklemmend gewirkt, diese Brandszenen. Ja, ja. Könnte ich auch mal wieder gucken, aber mir gefällt er auch sehr. Weiß ich gar nicht, ob du den kennst, Executive Decision. Nee, da hast du mich jetzt auch auf kalten Fuß erwischt, den kenne ich da auch nicht. Sag dir das was? Das ist so ein Thriller über Terroristen in einem Flugzeug, wo Kurt Russell irgendeinen Analysten, glaube ich, spielt oder einen Übersetzer oder so und die versuchen dann ihn an Bord des Flugzeugs zu bringen. Ich glaube, Steven Seagal spielt mit. Mhm. Er ist irgendwie der Anführer von dieser Elite-Truppe, die dieses Flugzeug infiltrieren sollen. Da stirbt aber schon nach ein paar Minuten. Ich sage jetzt mal zwei. Was kein Schaden ist für den Film. Okay. Halle Berry spielt mit. Okay. War, glaube ich, solide Thriller-Kost. Mhm. Wenn ich das so richtig noch... Aber du kennst ihn nicht. Nee, den kenne ich nicht. Okay. Dann habe ich noch einen Film aus den 80ern, gerade noch so 80er, den ich ja auch sehr mag. Tango and Cash mit Sylvester Stallone und Kurt Russell. Der ist einfach nur schön. Abby Hatcher. Der macht einfach nur Spaß. Das ist auch so eine richtig schöne Action-Komödie im Endeffekt und die Interaktion zwischen den Zweien Das ist vor allen Dingen Sylvester Stallone so als geschniegelten, gebügelten ja, Polizisten. Das ja, ist so ein Bürohengst. Genau, so ein Bürohengst. Dieses vollkommene ja. Gegenteil von den Rollen, wie du ihn eigentlich sonst eher kennst in solchen Actionrollen. Ja. Das, ja. Ja, nee, also der macht einfach nur Spaß. Also auch ja. ein toller Film. Zwei absolute Machos, die da aufeinander treffen. Ja. Und für einige Sprüche sorgen und einige Lacher. Genau. Und im Endeffekt, die verstehen sich ja auch am Anfang nicht. Also es ist auch so ein richtig schöner. Ja, ja. Aber und, darauf läuft es hinaus, dass es so dann so richtig zwei Buddies werden, also wirklich auch zwei Freunde ja. und sich zusammenraufen. Ja. Nee, das, der macht echt Spaß. Also den könnte ich auch mal wieder gucken. So, als letzten oder vorletzten vielmehr Nice und Scheiß-Film habe ich dir mitgebracht Bone Tomahawk. Mhm. Okay. Der ist von 2015, wenn ich das richtig gelesen habe. Eigentlich und gar nicht so alt. Nee, der ist auch relativ neu, das stimmt. Von dem Regisseur, der hat auch Brawl in Cellblock irgendwas mit Gott. Diesem Comedy-Typen, der auch bei Wedding Crasher dabei ist. Ach, ja. Nicht Owen Wilson, sondern der andere. Ich weiß, wen du meinst, der, ja. Der auch in dem Remake von Psycho Norman Bates gespielt hat. Oh, das kann oder? Sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Möglich, das, ich kenne das Remake nicht. Ja, das war ja auch mehr oder weniger kein Remake, sondern eine 1:1 Wiedergabe des Originalfilms mit anderen Schauspielern in Farbe. Ach so, ja. Also das kann man schlecht als Remake bezeichnen. Vince Vaughn heißt genau. Der, genau. Ja, stimmt. Mir ist der Name auch nicht eingefallen. Ja, Bone Tomahawk, der ist ziemlich gut, ziemlich brutal. Okay. Das ist ein Western, der in einem Wüstenabschnitt spielt und irgendwelche Höhlenkannibalen greifen da Menschen an. Okay. Hört sich 18 freigegeben, ziemlich brutal auf jeden Fall. Hört sich interessant sehr überraschend an. Brutal. Ja. Ja. Und mittlerweile gehört ja schon einiges dazu, damit ein Film ab 18 freigegeben werden muss. Das stimmt. In der heutigen wir Zeit. Wir kennen es aus dem Kino. Ja. Wenn wir dann die Filme ab 12 reinbekommen, selber drin sitzen und denken, oha. Ja. Da dürften jetzt theoretisch auch Eltern mit ihren 6-Jährigen rein. Ja, ich bin manchmal so persönlich in manchen Momenten der Meinung, es müsste noch so eine Zwischenabstufung geben. Sowas wie ja. FSK 13 oder auch tatsächlich 12. Ja. Wo dann 12 aber auch ohne wirklich Eltern. Ohne Eltern. Ich weiß, ja, wo die Ausnahmeregelung halt wegfällt. Ja. Genau. Ich weiß, es ist mittlerweile schwierig und ich kann auch viele Eltern halt verstehen, wenn sie dann immer so irritiert sind, dass sie ihre Kinder nicht mit reinnehmen können. Auch vor allen Dingen, wenn sie ihren 15-jährigen Sohn nicht einen FSK 16-Film mitnehmen können. Ich kann es verstehen, aber die Gesetzeslage ja. ist ja nun mal nicht von uns gemacht. Das ist richtig. Wir müssen also, uns dran halten. Eben, uns umsetzen. Und die ewigen Diskussionen dann mit den Eltern führen. Ja. Naja. Also Bone Tomahawk sagt dir nichts, kennst nee, du nicht. Nee, also da kann ich jetzt keine Aussage zu machen, aber es hört sich auf alle Fälle sehr interessant an. Und ja. Also ich kann ihn empfehlen, der ist gut gemacht. Auf jeden wo, Fall. Spannend und wo könnte ich ihn denn sehen? Weil, weißt du, ich habe ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß, ich habe immer noch kein Mubi, ja. aber... Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich komme ja noch nicht mal mit dem hinterher, mit dem, was ich habe. Ja, das stimmt. Das also, ist einfach zu viel Auswahl. Ja. Früher gab es nur Netflix. Ja. Also manchmal. Und höchstens noch Prime, das kam ja, glaube ich, dann später auch. Und da war die Auswahl noch nicht mal so groß dabei. Also mittlerweile ist es echt schwierig. Du hast so eine riesen Auswahl, wenn du nicht gezielt etwas gucken willst auf den ganzen Streaming-Sendern. Also ja. mir geht es meistens so, wenn ich dann durchzeppe oder so, ich bleibe an nichts wirklich so hängen, wo ich dann manchmal spontan sage, ach ja, das hört sich gut an, das gucke ich mir jetzt mal an. Meistens ist eher so dieses Gezielte nach etwas suchen oder gucken ja. wollen. Ich finde es immer schwierig, wenn ich ohne Ziel irgendwas raussuchen soll, oh ja. weil ich da irgendwie auf gar keinen richtigen Nenner komme. Ja, wenn ich so auf gar nichts eigentlich so, also keine Ahnung habe, auf was ich eigentlich gerade Lust habe, dann zeppe ich da auch so ziellos durch die Gegend und bleib an nichts wirklich hängen. Ja, und dann guckt man irgendwie am Ende gar nichts nach einer ja. Stunde gucken. Manchmal kommt es, ja, das kommt häufiger vor, als man ja. einem lieb ist in dem Moment dann. Also laut Just Watch ist er in Deutschland leider nirgendwo. Hm. Ja, da ist bei Netflix drin. Ah, dann warst du jetzt schneller als ich. Also wenn du ihn schauen möchtest, wenn ihr ihn schauen wollt, auf Netflix gibt es aktuell Bone Tomahawk mit Kurt Russell. Kurt Russell. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. 2 Stunden, 7 Minuten. Okay. Als Tags stehen hier brutal, rau und Western. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Ja, so als Schlagwörter kann es einen Film sehr gut umschreiben. Mhm. Mal sehen, ob ich das dann bestätigen kann. So, unser letzter Nice- oder Scheiß-Film, den kennst du bestimmt, Death Proof. Ja, klar. Der war klasse. Der war richtig klasse. Es war so, kam ja in, zusammen, das war ja ein gemeinsames Projekt zwischen Quentin Tarantino und Robert Rodriguez. Genau. Und da haben sie Death Proof und Planet Terror mehr oder weniger zusammen gemacht. Kamen dann zwar getrennt voneinander raus, aber die haben eher zusammengehangen, so teilweise, glaube ich, von der Story. Und von der Macher, das war ja so wirklich diese Hommage an die B-Movies. Und das war so genial. Und es hat so viel Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Und man hat es geliebt, Kurt Russell zu hassen in diesem Film, weil er eigentlich so ein Arschloch war. Der spielt den sehr überzeugend, das Arschloch. Ja. Und das sehr brutal, typisch für Quentin Tarantino. Mhm. Und ja. Aber auch wieder starke Frauenfiguren mit drin. Definitiv, sehr starke Frauenfiguren. Stuntfahrer-Team oder Stuntfrauen da, die sich dann gegen ihn vereinen. Kurt Russell annehmen und ihn jagen, statt umgekehrt. Ich habe immer noch das Film-T-Shirt dazu. Da gab es nämlich, das war nämlich noch die Zeit, da haben die Verleihe T-Shirts an die Kinos verschickt, damit die Mitarbeiter das als Werbung tragen konnten. Ja. Haben, aber machen die Verleihe mittlerweile leider nicht mehr großartig. Leider, ist echt leider. Schade. Und das war für beide Filme, das konntest du sozusagen nach innen und nach außen tragen. Hast jeweils beide Filme bewerben können. Das ist echt cool, ja. Und ich habe auch eine kleine Anekdote dazu, weil das ist mir bis heute im Kopf geblieben, auch wenn, ich weiß gar nicht mehr, wann er erschienen ist, aber es ist schon einige Jahre her auf alle Fälle. Ja. Und dadurch, dass es ja so eine Hommage an die B-Movies war, hatten sie auch in einem der Filme, ich glaube, das war bei Planet Terror tatsächlich und nicht in Death Proof, eine Szene eingebaut, wo mitten im Kampf, es ist so, so getan wird, als ob gerade die Filmrolle abbrennt, weil oben am Projektor irgendein Fehler entstanden ist und halt die Filmrolle hinüber ist. Und dann kam so ein schöner Text, der Mitarbeiter entschuldigen sich, die fehlende Filmrolle wird nachgeliefert oder irgendwie sowas. auf jeden Fall war das eher Absicht. Es war so, mittendrin hat dann halt ein Stück von dem essentiellen Kampf gefehlt und es ging dann weiter und den allen ging es gut. Und es kam quasi als filmisches Mittel genutzt. Genau, als filmisches Mittel genutzt. Als Gag. Ja. Aber das haben anscheinend nicht unbedingt alle verstanden oder konnten das nicht richtig einordnen. Das kamen nämlich tatsächlich Gäste dann aus dem Kino und haben dann gefragt, wird denn diese fehlende Filmrolle noch nachgeliefert? Sie würden den Film gerne noch komplett gucken. Das finde ich richtig witzig. Ja, da kamen da auch welche an der Stelle dann raus oder erst nach dem Film? Nee, an der Stelle. Ach, du, und auch die, um uns darauf hingewiesen haben, dass sozusagen da jetzt was passiert ist. Ja. Also war echt witzig. Also man hat es versucht, ernst zu nehmen in dem Sinne, weil ist ja eigentlich nett von den Gästen gemeint. Aber wenn man halt weiß, warum das so ist, musste man doch so, wirklich lustig, musste man leicht grinsen dann immer in der Situation. Glaube ich. Ja. Also würdest du sagen, nicer Scheiß oder ich will dich jetzt nicht. Ja, doch, nicer Scheiß. Nee, das kann man wirklich sagen, nicer Scheiß. Es ist einfach nur cool. Also. Das stimmt. Den, glaube ich, letztes Jahr lief der nachts zufällig auf Arte oder so. Und Arte hat ja manchmal die Möglichkeit, dass du die Tonspur auch wechseln kannst. Und da haben die den auf Deutsch und auf O-Ton halt gesendet. Okay, cool. Was ziemlich cool war. Erinnert mich doch daran, ich habe das extrem lange auch nicht mehr geguckt. Kann ich auch mal wieder machen. Ist auf keinen Fall ein Fehler, würde ich sagen. Nie ein Fehler. Für mich sind Quentin Tarantino-Filme sowieso nie ein Fehler. Also, das stimmt. Da Bin gespannt. Gibt es schon irgendwelche Pläne, wann ein neuer rauskommt? Ist da irgendwas in Arbeit? Ich lese eigentlich auch nur immer das, was an Gerüchten oder Berichten kommt. Ich bin mir da auch nie so hundertprozentig sicher, was nun tatsächlich Realität ist und was tatsächlich auch in der Mache ist und wirklich mal irgendwann rauskommt. War ja auch eine ganze Zeit lang davon die Rede, dass Quentin Tarantino den nächsten Star Trek-Film macht. Ja, das stimmt. Das ist einige Jahre im Gespräch gewesen. Deswegen, also ich glaube, so wirklich feststehen oder wirklich konkrete Pläne für den nächsten Film oder zumindest öffentliche Pläne gibt's. Also ich habe jetzt noch nichts gefunden. Ja, was Festes ist, was du sozusagen wirklich ernst nehmen kannst und nicht einfach nur ein Gerücht ist. Kann sein, im Hintergrund passiert ja viel. Das sind ja meistens mal Filme in der Mache bevor da mal irgendwann was ans Licht dringt, an Infos oder dass das überhaupt öffentlich gemacht wird, das kann ja manchmal eine ganze Zeit lang dauern. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Ich hoffe und würde mich sehr freuen, noch einen Film von ihm zu sehen im Kino. Auf jeden Fall, ja. Bin ich auch. Gut. Dann sind wir für heute am Ende angekommen. Ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich auch. Wie beim letzten Mal schon im Jahresrückblick. Diesmal waren wir nur zu zweit. Ja. War sehr, sehr gut. Dominik fand es, glaube ich, sehr witzig, als ich ihm das erzählt habe, dass ich dein erster Gast bin, als wir uns darüber unterhalten haben. Ach, das ist ja schön. Da haben wir mit dir das Jahr beendet und fangen mit dir das Jahr an. Das ist natürlich wahr, ja. Erster Gast und wieder erster Gast. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten unseren schönen Film Big Trouble in Little China ein paar Leuten jetzt vielleicht näher bringen und jetzt ein paar mehr zu wertschätzen wissen, wenn sie ihn dann hoffentlich geschaut haben. Wie gesagt, ihr könnt ihn auf Disney Plus schauen. Genau. Wer es hat, lasst euch gern entertainen. Definitiv. Dann, wenn es positive oder negative Kritik gibt oder irgendwelche anderen Sachen, die euch gefallen haben, die euch auf der Seele brennen, die euch, die ihr uns gern mal mitteilen wollt, dann macht das bitte auf Twitter, auf Instagram, per E-Mail. Seid ihr gern gehört, gelesen, wie auch immer ihr das machen wollt. Gern auch weiter Sprachnachrichten schicken auf Instagram, damit die hier reingearbeitet werden können und ihr Teil dieser tollen Erfahrung seid. Sei jetzt mal so. Ich kann sagen, das ist auf alle Fälle ein Erlebnis. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal der Gast sein durfte und überhaupt der erste Gast überhaupt war. Ja. Also, ja, freut mich, dass dir das auch Spaß macht. Definitiv. Würde mich auch freuen, in ferner Zukunft, ich weiß, du hast noch eine ganze andere Leute, die sich, ganze Schlange an Leuten, die sich darauf freuen, schon bei dir, mit dir über Filme reden zu dürfen. Und vielleicht lädst du mich ja irgendwann nochmal ein. Ja, bestimmt. Wir haben ja, glaube ich, genug Filme. Genau, ich habe noch viele Filme, die mir einfallen. Es gibt so viele Filme, über die man sich unterhalten kann. Das stimmt. Einfach zu viele. Wir können gar nicht alle abdecken. Wir versuchen unser Bestes, eine gute Auswahl zu treffen für euch. Dann sage ich mal sanfte Grüße, ja, Katharina. Sanfte Grüße, Yves. Wir sehen uns und bleibt uns erhalten, liebe Gäste, liebe Zuhörer. Bis bald und tschüss. Tschüss. Sehr gut. Okay. So, schalte ich dann jetzt aus? Okay, dann drücke ich jetzt auf Stopp. Hallo alle zusammen, ich bin's Robin. Ich bin schon ewig Zuhörer vom Podcast Letzte Reihe Parkett und ich habe einen Geheimtipp für euch mitgebracht. Und zwar La La Land. Ja, ich weiß, Musicalfilm, öde, aber ihr müsst euch den Film einfach nochmal angucken mit dem Fokus auf das komplette Farbspiel. Auf die farbliche Akzentuierung, wie einzelne Charaktere in Szene gesetzt werden, wie Orte im Film in Szene gesetzt werden. Da bleibt euch, wie bei mir, einfach die Spucke weg. Ich wusste nicht, dass dieser Film da überhaupt Wert drauf gelegt hat. Auf jeden Fall habe ich diesen Film nach dem Hinweis selbst nochmal geguckt. Ja, und da ist mir die Kinnlade einfach unten geblieben. Und vielleicht euch ja auch. Macht's gut.